der Prinz von Sachsen. Prinz Alexander, Sie haben einen Urgroßvater, das war der Friedrich August III. Und den kennt eigentlich jedes Schulkind. Da wird immer gesagt, das war der, der 1918 gesagt hat, macht euren Dreck alleine. Ja, das war Ihr Urgroßvater. Das war mein Urgroßvater, stolzer Urenkel dieses großartigen Menschen. Und man sagt, er hat das gesagt, aber wir sind sicher, dass er so pflichtbewusst war, dass er das sicher nicht gesagt hat. Aber die Geschichte geht so, dass der Minister, der ihm die Abdankungsunterschrift abholen sollte, war überrascht, dass er sofort unterschrieben hat, kam raus und das Rest des Kabinetts sagte, was ist denn passiert? Es hätte ja nur noch gefehlt, dass er gesagt hätte, macht euren Dreck alleine. Und das hat man ihm dann in den Mund gelegt. Das ist oft so. Aber ist eine nette Anekdote. Sie haben noch jemanden anderen in der Familie, der eigentlich ganz ungewöhnlich war und auch ganz jenseits der höfischen Etikette. Mhm. Das ist die George Sand gewesen. Ah, ja. Mhm. Eine Künstlerin, eine Frauenrechtlerin, ja, die eigentlich dadurch bekannt wurde, kann man sagen, dass sie Männerkleidung getragen hat. Sie hat Zigarren geraucht, also Anzüge getragen, Zigarren geraucht. Das war eigentlich schon Skandal genug. Außerdem hat sie so Verhältnisse gehabt, recht enge Verhältnisse, mit vielen Männern, Künstlern, einflussreichen Männern dieser Zeit, was auch nicht der Etikette entsprach. Ja, genau. Und ich war in Mallorca gewesen, in diesem Kloster Valdemosa. Valdemosas, ja. Da gibt es ja Valdemosas und da ist gibt's ja ein berühmtes Buch von ihr, genau. Ein Winter in Mallorca. Mhm. Und sie war da mit Frédéric Chopin zusammen, hat einen Winter mit ihm verbracht, unverheiratet, was das Volk nicht so sehr honoriert hat. Und sie hat, und das kann man nachgucken, wenn man sich das zeigen lässt, dieses Buch, das gibt es noch, so eine Art Gästebuch des Klosters. Und da schrieb sie rein über den Frédéric Chopin, mit dem sie da zusammengelebt hat, im Bett ist er wie eine Leiche. Das war eigentlich ungewöhnlich damals. Allerdings. 1838. Und dann noch in ein Kloster? So 1838 in einem Kloster. Das hat sich bis heute bewahrt. Wir müssen als Männer ein bisschen den Chopin in Schutz nehmen, der hatte Tuberkulose. Naja, klar. Und er hat eines seiner ganz wesentlichen Werke dort geschrieben, die H-Moll-Sonate, dieser Trauermarsch. Okay. Also da, so hängt das alles mit ihrer Familie zusammen. Ja, woher weiß ich das? Natürlich von Wikipedia aus dem Internet. Er weiß ja mehr als ich. Das ist ja super. Das nur zur Vorgeschichte. Wir haben nicht jedes Mal eine königliche Hoheit bei uns. Sie haben in Dresden etwas ins Leben gerufen. Wir sagen hier Entrepreneurial Design, ein besonderes Design. Da gibt es ein Gewölbe, das grüne Gewölbe. Mhm. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Ich wusste nicht davon. Sie bringen das ins Bewusstsein und haben da etwas Besonderes damit ausgerichtet. Ja, das grüne Gewölbe ist eine unglaubliche Sammlung von Schätzen, sagen wir mal, von Kunstgegenständen, die über vielleicht 600 Jahre zusammengetragen worden sind von meinen Vorfahren, nämlich vielleicht so als Charakteristikum der Wettiner. Man hat wenig in Kriegsware investiert, also Krieg war uns fremd. Wir wollten mit den Reichtümern des Landes, und Sachsen war ja ein großes Silberland, ein Erzland, diese Reichtümer haben wir ausgenutzt, um Reichtum zu schaffen, also Kunstgegenstände. Heutzutage hat man ein Fort Knox in den USA, wo Goldbarren liegen oder Silberbarren. Das lag uns fern. Wir haben Künstler nach Dresden gebracht, haben wunderschöne Kunstgegenstände damit aufgebaut und die wurden dann zum Zeichen der eigenen Stärke rumgetragen durch Europa und den Polen gezeigt, weil August der Starke ist ja dann später zum König von Polen und von Litauen gewählt worden. Also das waren Symbole der Staatsmacht und das war der Schatz der Dresdner. Und der Freistaat Sachsen hat gesehen, dass das ein großes Atu ist, also ein großer Vorteil, um das Land und die Stadt bekannter zu machen und hat das Schloss wieder aufgebaut, so wie es war, 1945. Und allein diese 8 Räume wiederherzustellen, hat 45 Millionen Euro gekostet. Die Kunstgegenstände waren ja gerettet worden, indem sie in Bergwerke versteckt wurden, aber allein diese Räume haben 45 Millionen Euro gekostet. Und ein paar begeisterte Freunde, unter anderem auch der Direktor der Sammlungen und ich, haben beschlossen, das muss man doch mit einem Freundeskreis begleiten, der, sagen wir mal, auch tatkräftig unterstützt. Und wir haben 100 Mitglieder und unsere Mitglieder rekrutieren sich in Los Angeles, New York, London, das Schloss Versailles in Frankreich ist Mitglied bei uns. Und diese 100 Mitglieder bringen Gelder ein, damit wir Kunstgegenstände kaufen können, um sie wieder auszustellen. Nämlich, ich weiß, dass ich hier in Berlin bin, das darf man zwar gar nicht sagen, aber Friedrich II., ich habe mal gehört, außerhalb von Sachsen heißt er Friedrich der Große, hat uns ja angegriffen. Und wir mussten dann nach dem Siebenjährigen Krieg für diesen Angriff zahlen. Und dann hat man viele Kunstgegenstände aus dem grünen Gewölbe eingeschmolzen, um damit Münzen zu prägen, um die Schuld an die Preußen zu zahlen. Und diese Stellagen stehen heute leer und die wollen wir wieder auffüllen. Die Kunstgegenstände selber gibt es nicht mehr, weil die sind ja eingeschmolzen worden. Aber wir wollen aus derselben Zeit, selbe Provenienz, vielleicht selbe Künstler, ähnliche Stücke zurückkaufen, um dann langsam, aber sicher diese kleinen Balkone wieder aufzufüllen. Und gleich im ersten Jahr gab es eine großzügige Spende und da haben wir 7 kleine Goldpokale gekauft, sogenannte Traubenpokale, weil die schauen aus wie lauter kleine Trauben. Und da haben wir 7 Stück gekauft in London und haben sie schon in die Sammlungen eingebracht. Und das birgt halt eine große Begeisterung weltweit für diese Sammlungen. Und damit werben wir für unsere Stadt, damit werben wir für dieses Land, wir werben auch für Deutschland und bringen eben viel Tourismus aus Asien, aus Amerika, aus Lateinamerika, die das sehen wollen, sich einbringen wollen und dann sogar vielleicht sagen, nach dem Besuch der Sammlung, Mensch, das finde ich so toll hier, mal ein Scheck, neulich kam einer und hat 20.000 Euro gespendet, weil er das so toll fand. Und das ist zwar keine Business-Idee, aber das ist einfach eine Idee, wie man kulturell etwas schaffen kann, eine Basis, damit wirtschaftlich etwas zustande kommen kann. Das gibt mir einen schönen Einstieg. Wieso ist es kein Business? Ist es nicht sogar ein sehr gutes, sagen wir mal, postindustrielles Business? Ich meine, wir reden immer in Deutschland noch von Stahl und von Automobilbau und Kaufhäusern und Elektroindustrie. Das ist ja, sind ja Relikte eigentlich aus einer Vergangenheit. Wir haben 20% heute noch unseres Bruttosozialprodukts aus Produktion. Und die anderen 80% sind woanders, Dienstleistungen, auch eher solche Sachen, die nicht mehr industriell im klassischen Sinne sind. Ihres ist ja doch durchaus ein wirtschaftlicher Effekt, den Sie ja sehr schön beschreiben. Und eigentlich etwas, was auch Devisen nach Deutschland bringt, nicht nur Stahl. Und vielleicht auch ein zukunftsträchtigeres, fähigeres Gebiet ist als unsere alte Industrie. Ist das nicht sogar die Zukunft? Ist das nicht auch ein Stück Zukunft Deutschlands, die da entsteht? Ja, so sehen wir das auch. Wir werden zwar immer in Frage gestellt, dann heißt es, wieso investiert der Freistaat so viel Geld in den Wiederaufbau des Schlosses? Warum habt ihr denn die Frauenkirche wieder aufgebaut? Das hätte doch als Mahnmal stehen bleiben können. Aber Sie haben ganz recht, da ist ja eine unglaubliche wirtschaftliche Leistung dadurch zustande gekommen. Allein die Frauenkirche zu 2/3 gesponsert worden, 175 Millionen Euro, zu 2/3 Gelder aus der ganzen Welt zu uns gekommen. Man hat Uhren gekauft mit einem Steinchen drin von der ehemaligen Frauenkirche. Also das hat einen richtigen Schub gegeben der Wirtschaft. Dann natürlich der Tourismus, der zu Hunderttausenden kam, die Leute, um sich diese Kirche anzuschauen. Wir waren ganz froh, dass kurze Zeit darauf das grüne Gewölbe eröffnet wurde. Und Sie haben ganz recht, das ist wie die, sagen wir mal, wie die Festspiele, die Salzburger Festspiele. Da gibt es eine eigene Studie der Stadt Salzburg, wie viel jeder Euro Steuergelder, der rein investiert wird, zurückbringt an Übernachtungen, an, was weiß ich, Verköstigung, an Einkäufen. Und Sie werden staunen, für einen eingesetzten Euro, sei es der Stadt Salzburg, des Landes oder der, sagen wir mal, Österreichs, kommen 11 Euro zurück an Revenue oder Return on Investment, wie man sagen würde. Und das haben wir eben Gott sei Dank auch in Dresden erlebt, dass die Leute kommen, dann gehen sie natürlich und kaufen sich Meißner Porzellan, kaufen sich vielleicht schöne Uhren aus Glashütte und gehen ins Theater, gehen in die Oper und da haben wir einen richtigen Zugewinn. Abgesehen natürlich von den Eintrittsgeldern, das grüne Gewölbe historisch plus Neues haben im Jahr 1 Million Besucher, das mal 6 Euro. Können Sie sich vorstellen, was das für Gelder bringt für den weiteren Aufbau des Schlosses? Und das ist etwas wie so eine Etikette, womit wir werben in der Welt, um zu sagen, kommt zu uns, kommt nach Deutschland, kommt nach Europa und schaut euch diese Kunst und Kultur an. Und mich freut es immer ganz besonders, wenn dann 50 Chinesen dastehen oder Japaner oder Thailänder, die mit einer Begeisterung das Ganze miterleben. Und wenn ich dann denen eine Führung mache, dann sage ich immer am Schluss, und wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich Sie gerne zu Botschaftern unseres Landes ernennen. Und gehen Sie zu Ihren Freunden, zu Ihren Geschäftspartnern und erzählen Sie von uns, weil wir wollen möglichst viele begeisterte Leute zu uns bringen. Und dann wird das ein Business, nicht? Ein Geschäft. Das heißt virales Marketing. Das funktioniert alles Marketing. Auch, wenn man, sagen Sie, zukunftsfähig und ein Stück weit ja auch etwas, was man uns normalerweise in dieser Debatte, wohin geht die deutsche Wirtschaft so in Zukunft, gar nicht vorkommt, weil man sagt, Tourismus, das ist so Sonne, Sand, Sex vielleicht auch, ist Sonne und Sand vielleicht nicht so interessant. Es gibt natürlich auch eine andere Art von Tourismus. Es gibt ein kulturelles Interesse, wenn man es nicht zu verstaubt macht, zu museumshaft macht, wenn man es lebendig macht, ist das etwas. Auch wenn man viel in Asien war oder in Lateinamerika, weiß man, diese gemäßigten Breiten sind eigentlich vom Klima her die besten auf der Welt. Ja, wer einmal einen tropischen Sturm erlebt hat, der weiß, dass das nicht nur so Freude und Sonnenschein ist. Und also wir haben ja durchaus Chancen auch in sowas wie Tourismus. Natürlich, die Asiaten stört Regen nicht, da ist das was Positives. Genau. Also das ist auch eine ganz andere Einstellung zu Wetter als bei uns. Ist eine Chance, also weil Tourismus ist ja einer der wenigen Wachstumszweige und Wirtschaftszweige, der kontinuierlich wächst, auch bei uns. Es wird nicht so in der öffentlichen Debatte diskutiert, da wird immer von Hightech geredet und viele Summen in Hightech gestellt, Chip-Produktion, was sich dann herausstellt, was sich dann doch am Weltmarkt nicht durchsetzt. Ja. Das Beispiel Qimonda bei uns in Dresden ist ja so ein Beispiel, leider. Da sind Sie ein Stück weit an einer Stelle, die möglicherweise nachhaltiger ist. Genau. Da sind wir beim Stichwort Tourismus. Sie haben ja viele Jahre oder die meiste Zeit Ihres Lebens in Lateinamerika verbracht, vor allem in Mexiko. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie ganz viele Dinge kennen oder Kontakte haben zu Menschen, die kulturelle Gegenstände kennen, die eigentlich so der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, die im normalen Tourismus gar nicht vorkommen. Und da, Sie sagen, da wäre doch eine Chance, eine Art von Tourismus zu entwickeln, einen kulturellen Tourismus, einen gegenüber kultursensitiven Tourismus, der nicht überrennt und kaputt macht, sondern der ein Stück gerade dazu beiträgt, es zu bewahren. Vielleicht sprechen wir im Moment über diese Idee. Ja, also ich meine, Lateinamerika ist ja ein unglaublicher Fundus an Kultur. Allein meine Heimat, also Mexiko, hat ja die größte Anzahl an verschiedenen Kulturen, die es überhaupt auf dem ganzen amerikanischen Kontinent gibt. Azteken, Tolteken, Olmeken, Mayas, Chichimecas, Mexicas. Also ich könnte in der stundenlang weiter aufzählen, wie viele einzelne Kulturen dort existiert haben. Und im Gegensatz zu den amerikanischen Indianern haben ja unsere Indianer in Guatemala, in Peru Spuren hinterlassen. Sie haben nämlich Pyramiden aufgebaut, sie haben ganze Städte aufgebaut. Die Indianer in Nordamerika waren ja Nomaden und haben ihre Tipis wieder eingepackt und sind weitergezogen. Bei uns haben sie Spuren hinterlassen. Und diese Spuren sind vielleicht bisher zu 40-45% entdeckt oder freigelegt worden. Und ich war letztes Jahr mit einer Gruppe, wir waren 16 Leute aus Sachsen, also meine ganze Familie, mit ein paar Studenten, ein Fernsehteam. Wir waren zum Beispiel in Guatemala und haben kennengelernt den Chefarchäologen, der seit 30 Jahren im Petén, Guatemala hat im Süden eine Gebirgskette, die so am Pazifik entlang geht, aber im Norden ein total flaches Gebiet, was Urwald ist und was dann in die Peninsula von Yucatán endet. Und da gibt es Hügel, also im Urwald sehen Sie, der ist total flach, und jeder Hügel, den Sie sehen, ist eine Pyramide, ganz einfach. Und da gibt es also einen unglaublichen Fundus an Kultur, der noch nicht entdeckt ist. Und manchmal muss man sagen, Gott sei Dank noch nicht aufgedeckt wurde, weil Grabräuber kommen, es kommen Touristen, die alles flach treten, die alles kaputt machen. Und dieser Archäologe, ein Amerikaner, Richard Hansen mit Namen, ein großer Freund von uns, der hat uns beigebracht, dass heutzutage diese Stätten nicht mehr abgeholzt werden. Zuerst hat man ja verbrannt, dann hat man abgeholzt und dann hat man diese Pyramiden wieder aufgebaut. Die sollten ja ausschauen wie vor 500 Jahren. Nein, was man heutzutage macht, weil der Urwald war ja Bestandteil dieser Pyramidenstätten viel längere Zeit als die Nutzung dieser Pyramidenstätten. Also die sind vielleicht, was weiß ich, 1500 etwas zugrunde gegangen, also 500, 600 Jahre waren sie Urwald und davor auch. Also heute tut man nur die Hauptzugänge zu diesen Pyramiden freilegen, man macht wieder Stufensysteme, damit man rauf kann, aber der Urwald wird belassen. Und da habe ich mir zum Beispiel gedacht, und da hatten wir uns ja mal drüber unterhalten, vielleicht wäre das für Menschen, die was anderes suchen, als nur am Strand zu sitzen oder sich bräunen zu lassen, die auch mit der Kultur in Kontakt kommen wollen, von anderen Ländern, mit anderen Sprachen, mit anderen Gewohnheiten, dass man Leute einlädt und sagt, wollt ihr da nicht mitgraben, wollt ihr nicht als Helfesarchäologen dabei sein? Es wird viel geschwitzt werden, ihr werdet Moskitostiche kriegen und alles. Aber vielleicht am Schluss, nachdem ihr da mitgemacht habt und mitgelitten habt, werdet ihr sagen, Mensch, wenigstens einmal im Leben habe ich richtig was gemacht und ich habe was für das Wohl der Menschheit gemacht. Das war so die Idee, die wir da so gehabt haben, nicht? Bin ich sicher, dass das funktioniert. Es gibt sogar ein Vorbild. Genau wie Sie sagen, in der Wüste, ganz heiß, schreckliche Arbeit und die Leute hinterher begeistert. Und einfach das Erlebnis da an der wirklichen Sache, an der authentischen Sache beteiligt zu sein unter einer authentischen Führung von dem Archäologen, also das gibt es sogar schon ein bisschen als Vorbild, könnte man machen. Bin auch sicher, dass das besser ankommt als nur ein Tourismus, der so zur Schau stellt, Showrooms, ja. Museen. Ja. Also das ist eine aktive Partizipation und im Museum, man hat einfach nicht so das Verhältnis dazu. Ich denke, es ist was anderes, wenn was ausgräbt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Man hat ein anderes Verständnis der Kultur. Ich glaube, das ist ohne weiteres. Also man muss es machen, man muss es experimentieren und gucken, und ich wäre sicher, dass das auch gelingt. Ja, was ja heute sehr schade ist, dieser Tourismus, der zu so einem sogenannten Resort hinfährt, wo sie in einem Hotel sitzen, all inclusive. Sie sollen ja möglichst das Hotelgelände nicht verlassen, da wird gefrühstückt, Mittag gegessen, geduscht, gebadet, getrunken, alles. Und sie sollen ja das nicht verlassen. Und sie kommen nach 2 Wochen zurück, haben sie wahrscheinlich keinen Einheimischen gesprochen, haben nichts von dem Land kennengelernt. Gesehen, die Und das ist was Schreckliches, was eigentlich diese Länder fast entfremdet. Und das ist wie eine Ausnutzung dieser Länder. Yeah. Deswegen sage ich immer, Mensch, geht's doch nicht nur an den Strand. Okay, ihr wollt's an den Strand, aber geht's doch mal, schaut euch die Kolonialstädte an, dieses Erbe, was die Spanier hinterlassen haben, was genial ist. Geht es in die Pyramidenstätten, versucht euch weg von den Touristenströmen ein bisschen mit der Bevölkerung abzugeben. Und dann sieht man mal, wie fröhliche Kinder auf der Straße, auch wenn sie nichts haben, fröhlich, Gelächter. Ich erinnere mich immer, wie ich da jetzt in Guatemala war, mehrere Kinder barfuß haben mit einer leeren Cola-Dose Fußball gespielt. Dieses Gegackere und Gelache und Geschreie hätten sie mal erleben sollen. Und es waren Kinder, die nichts hatten. Diese Freude mitzuerleben, kann uns auch bereichern und vielleicht sagen, mein Gott, wie gut geht's uns, wir müssen mit unseren Ansprüchen runtergehen. Wie kann man sowas in Gang bringen? Den Menschen dort sagen, öffnet euch dem Tourismus, das schrecken die ja regelmäßig, also so, ich sag mal, Kulturmenschen, schrecken ja regelmäßig zusammen, genau wie sie sagen, weil alles kaputt gemacht wird, überrannt wird, nicht wirklich geachtet wird. Wie müsste man das anfangen? Was sind so Ihre Überlegungen dazu? Also vielleicht sind Überlegungen die Anzahl der Menschen, die sowas mitmachen können. Wenn man in großen Gruppen auftritt, ist ja immer das Problem, dass man vielleicht die dortige Kultur ein bisschen zu sehr schockiert oder dass man, was weiß ich, diese zarte Natur kaputt trampelt. Ich würde sagen, es müssen kleinere Gruppen sein, vielleicht 5 bis 10 Leute, die sich außerdem untereinander schon gut verstehen, damit es dann nicht zu großen Problemen kommt, weil sie wissen ja, wenn die Hitze groß ist oder wenn die Moskitos stechen, dann fahrt man leicht aus der Haut. Also man muss wirklich so wie ein schon bereits qualifiziertes Team sein, die so eine Fahrt machen und die auch wirklich bereit sind, auf einer Matratze am Boden zu schlafen, die Ärmel hochzukrempeln, mitzuschaufeln und auch vielleicht negative Erlebnisse, dass das Ganze wieder mal zusammenstürzt oder zusammenfällt. Aber einfach Leute, die bereit sind, sich zu öffnen und zu sagen, wie gesagt, mein Anspruchsniveau fahre ich mal auf 0 runter und ich öffne mich einfach, um zu schauen, was jetzt auf mich zukommt. Und das können Erfahrungen sein in der Archäologie, das können Erfahrungen sein zum Beispiel, dass man Kindern was beibringen will. Es gibt ja auch Leute, die gehen rüber, weil sie einfach mal einen Monat lang den Menschen dort irgendwas Interessantes beibringen wollen, vielleicht als Entwicklungshilfe. Es gibt Leute, die religiöse Erfahrungen machen wollen, die meditieren wollen und so. Ich glaube, es gibt viele Aspekte, die man anbieten kann. Aber man muss natürlich einen gewissen Selektionsprozess durchmachen, weil es ist nicht für das generelle Publikum. Es gibt ja einen neuen Trend im Marketing, der sagt, beschränken, begrenzen. Das kommt dem ja entgegen, verknappen. Ja. Würden denn die Menschen, die Sie dort kennen, so etwas tragen oder müssten Sie sie überzeugen, nicht gleich zu sagen, Tourismus ist was Negatives, sondern man kann sich auch eine andere Form von Tourismus vorstellen, den sensitiven Tourismus. Ja. Ja, ich würde schon sagen, also wenn man mit den Leuten spricht, vor allen Dingen muss man von vornherein wissen, die Europäer haben ja ein sehr hohes Ansehen da unten. Also die Deutschen, die Franzosen, die Italiener gelten als Touristen, die kommen, um was zu lernen in dem Land. Wir wissen, dass das nicht bei allen so der Fall ist, aber okay, das ist das Vorurteil, das positive Vorurteil, was man von uns Europäern hat. Und das müsste man, diese positive Wirkung schon ausnutzen, indem man sagt, wir würden euch gerne das anbieten und könntet ihr euch vorstellen, ihr könntet auch ein bisschen was dabei verdienen, wir könnten euer Projekt damit unterstützen. Und da bin ich sicher, dass die Leute mit großer Begeisterung sagen würden, okay, da sind wir gerne dabei. Aber was wichtig wäre, ist vielleicht so ein kleines Büchlein vorher rausgeben, so eine Art Verhaltenskodex, bitte macht das nicht und achtet auf das und jenes und so, damit man, wenn man in ein ganz fremdes Land kommt, weiß man ja viele Gewohnheiten dort nicht, damit man nicht negativ auffällt, damit man besonders vorsichtig ist mit den Sensibilitäten der dortigen Menschen. Vielleicht kann man ja auch ein Stück Literatur lesen, was einführt und ein Stück weit sensibler macht. Also Bali, dieses Liebe und Tod auf Bali, damals in den 20er Jahren geschrieben, ist bis heute, finde ich, eine fantastische Anführung, besser als jeder Reiseführer. Mhm. Sagen Sie, ein Argument gegen Tourismus ist ja auch immer, das bleibt einer kleinen Gruppe von Wirtschaftsleuten vorbehalten und das normale Volk leidet eigentlich mehr darunter, als dass es irgendwie davon partizipiert. Gibt es in Ihren Überlegungen so Teile, wie man auch möglicherweise Bevölkerung daran beteiligen könnte? Ja, also ich bin ja der Meinung, wenn man, sagen wir mal, so einen Tourismus aufbauen würde, dann müsste man natürlich jetzt nicht die großen Unternehmer damit einbeziehen, sondern eher die Bevölkerung, die zum Beispiel solche Menschen führen kann, die solche Menschen in den Urwald begleiten kann, die das Gepäck transportieren kann, also die Dienstleistungen darbieten können, die ihnen auch ein Revenue, also ein bisschen ein Einkommen schaffen. Wobei wir auch sehr aufpassen müssen, der typische europäische Tourist will was Gutes tun und packt dann große Geldbeträge aus und sagt hier für deine Kinder und so. Und das ist gerade das Falscheste, was wir machen können. Wir können nicht eine Inflation dort schaffen, indem wir einigen Leuten viel Geld geben, weil wir glauben, wir tun damit unser schlechtes Gewissen freikaufen. Nein, man muss, when in Rome, do like the Romans. Also wenn du nach Yucatan gehst, benimm dich wie ein Yucateco und nicht wie der besserwisserische, weiße, blauäugige Tourist. Voller guter Intention, ja, aber eigentlich und Schaden. Und dann was Negatives dadurch erzeugt. Ja. Aber ich glaube schon, so ein Tourismus müsste ja gerade darauf gerichtet sein, dass man den, sagen wir mal, ärmeren Menschen die Möglichkeit gibt, sich ein Zubrot zu verdienen, indem man Dienstleistungen, ich würde sagen, indem man den Touristen bedient. Aber in Deutschland ist das ja ein Wort, was nicht so ganz gut ankommt, nicht? Wie ist es denn in Mexiko auf dem Land? Ich war nie da. Accommodation, könnte man sich vorstellen, dass man mit den Menschen zusammenlebt oder dass sie eine Hütte bauen wie in Bali? Ja. Diese Homestays, dass der Bauer einfach neben seinem Ding noch eine Hütte hat, die so ein bisschen dann auch den Touristen entgegenkommt in Sachen Toilette und sowas und vielleicht auch gegen die Moskitos was hat, dass man auch, da geht es ja dann um den Speck sozusagen. Ja, genau. Nicht den Hotels zu überlassen oder nicht den Hotel-Restaurants, sondern zu sagen, da kann man übernachten, da kann man auch essen. Das ist eine gute Idee. Standards und sowas, dass man auf beiden Seiten ein Stück lernt. Ja, genau. Respekt vor der Kultur, aber auch eine Ahnung hat, was diese fremden Tiere, die da von woanders herkommen, was die so brauchen und was die, ja, sonst laufen sie weg oder kommen nicht mehr wieder oder beschweren sich. Ja, und das Gute ist, wenn Sie dieses Zusammenleben garantieren, indem man, ich würde sagen, nicht bei den Leuten selber übernachtet, aber sagen wir mal in diesen Communities Spezialhütten baut, die vielleicht ein bisschen luxuriöser sind für die europäischen Touristen, aber dass die mit dabei sind am täglichen Leben und nicht irgendwo ganz weit weg hinter abgezäunten Gärten, sondern dass sie Teil dieser Community sind. Und Sie werden sehen, also ich meine, ich war ganz erstaunt, wie wir da in Guatemala mitten im Urwald waren. Da lebten 300 Leute, um diese Ausgrabungen zu machen. Und da kam mir einer entgegen und hat mich gleich auf Deutsch begrüßt. Und daneben war ein Franzose, den hat er Französisch begrüßt. Und da hat er mir gesagt, ich kann Japanisch, ich kann Kanadisch, sagt er noch. Und er konnte 10 Sprachen, weil er einfach vom Reden der Touristen untereinander hat er gelernt und hat so getan, wie wenn er perfekt die Sprache kennt. Also da sieht man mal, was man Gutes bewirken kann, für diese Leute. Man kann die internationalisieren, man kann ihnen ein bisschen von unserer Kultur was beibringen, alleine durch diese Interaktion zwischen wohlmeinenden Touristen und der lokalen Bevölkerung. Wie bringt man es in Gang? Was wäre der erste Schritt? Ein Unternehmen gründen oder sagen privat, sagen 10 Leute ins Internet stellen, wer wären die 10 Leute? Was erwartet man von denen? Nicht nur, was sollen die bezahlen, wie sollen sie sich verhalten, wo sollen sie mit zupacken? Mhm. Es gibt eine berühmte Geschichte, irgendwie 1800 noch was, eine Expedition zum Nordpol, aha, wo einer gesagt hat, extreme Strapazen kommen auf sie zu, möglicherweise erfrieren sie, aber sie werden wahrscheinlich ein paar Finger oder Zehen haben, die abfrieren und so weiter. Hat das also in den fürchterlichsten Farben geschildert und kriegte 400 Bewerbungen. Und davon hat er sich, glaube ich, 8 rausgesucht. Aha. Also das hat schon, auch das hat Tradition. Hat schon Vorgänger. Ja, dass man, man spricht ein anderes Klientel an. Also man kann, das ist ein extremes Beispiel, aber man kann durchaus auch Forderungen stellen. Man muss nicht immer sagen, der Kunde ist König. Man kann auch sagen, die Vernunft ist König oder die Kultur ist König. Mhm, aber man muss nicht so den Konventionen folgen. Ich könnte mir sowas vorstellen, dass man vielleicht mal mit so einer Experimentgruppe das ausprobiert und so mit dem Kreis, wo man sagt, ihr seid ein Experiment. Mhm, also es kann auch schief gehen. Ja, ja. Also beschwert euch nicht oder seid euch darüber klar, was ihr euch einlasst. Aber ihr seid ein verdienstvolles Experiment. Genau. Und dann sagt man, erst dann gründen. Das empfehle ich meinen Studenten auch. Nicht sofort gründen, sondern erst mal ausprobieren. Das würde ich auch Proof sagen. Proof of Concept und dann investieren, dann loslegen. Und aufgrund dieser Erfahrungen, die man dann sammelt mit so einer ersten Gruppe, kann man ja sagen, okay, wir müssen das Modell verbessern. Vorsichtig erweitern. Genau. Vorsichtig erweitern. Und halt den Menschen auch ganz klar machen, dass das jetzt nicht ein Billig-Billig-Tourismus ist, wo ich da ins Internet gehe und mir den billigsten Last Moment raussuche, sondern das soll ja auch dem Land was bringen und dass man bereit ist, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, dafür, dass die dortige Bevölkerung etwas davon hat, nicht? Aber auch, dass man etwas Einzigartiges erlebt. Ja, natürlich, sonst klar. Nicht. Also man bezahlt auch für einen Gegenwert. Für einen Gegenwert, jawohl. Ja. Ja, ja. Einen kulturellen Zugewinn, würde ich sagen. Welches Land eignet sich denn dafür am besten? Sie sind ja in vielen Ländern zu Hause. Ja, also ich würde sagen, wenn das gerade so mit dieser ganz gewissen Kultur zu tun hat, würde ich sagen, da ist Guatemala zum Beispiel ein herausragendes Beispiel. Peru wäre ein sehr interessantes Beispiel. Mexiko, der ganze Südwesten Mexikos ist ja wirklich von den Mayas absolut gesegnet. Da könnte man solche Experimente machen. Thailand wäre sicher auch ein sehr interessantes Land, weil da ja die Kultur, Kambodscha, Burma, das sind ja alles Länder, wo unglaublich Hochkulturen, die leider untergegangen sind, zu präsentieren sind. Also wir können viel von diesen Kulturen lernen und wir können auch unsere Kultur da einbringen, damit es zu einer, sagen wir mal, zu einer Art Verschmelzung kommt für die dortige Bevölkerung, damit man jeweils das Beste versucht rauszupicken. Also ich glaube, man hätte Indien wäre natürlich auch ein wunderbares Beispiel. Aber man müsste halt schauen, dass man lokal vor Ort dann Leute hat, die diese Ideen auch teilen und die nicht dann gleich sagen, aha, jetzt werden wir Big Business machen und jetzt mal schauen, ob wir denen irgendwelche Alkoholiker verkaufen zum doppelten Preis. Nein, die genau diese Begeisterung von uns Europäern mittragen und sagen, okay, lass uns ein Forum schaffen, wo wir uns auf gleicher Höhe entgegentreten können und schauen, wie wir uns gegenseitig bereichern im geistig-kulturellen und dann im wirtschaftlichen. Jetzt machen wir mal schnell eine Probeabstimmung. Das ist ja so eine Möglichkeit hier. Okay. So ganz kurz, wer würde sein eigenes Geld und wie gesagt eine Reise, die ein bisschen teurer ist, als was er sonst vielleicht ausgibt, für so eine Idee nahe dran zu sein an der Kultur, mit den Menschen Kontakt zu haben, mit Leuten Kontakt zu haben, die diese Kultur vor Ort kennen. Mhm. Wer würde da sein Geld dafür nehmen und sagen, dann nehme ich teil. Hand hoch. Setze ich mal die Brille auf. Das ist die beide Mehrheit. Gibt es jemanden, der sagt, leuchtet mir nicht ein? Den fragen wir nachher, was die Gegenargumente sind. Ja, doch, 1, 2. Wir fragen sie in der Pause. Also doch eine breite Mehrheit. Insofern bin ich immer dafür auch zu gucken, ob mit dem eigenen Geld, nicht nur die Meinung, sondern ob man in die Tasche greift und sagt, das gebe ich dafür auch aus. Genau. Also ich denke, an dem grünen Gewölbe haben Sie schon gezeigt, dass es funktioniert, dass es gute Investitionen sind, keine Subventionen. Und bei dem Tourismus denke ich auch, dass das klappt. Man muss es nur mal machen. Alle sagen, es geht nicht. Ja. Vor allem die Touristikmanager sagen, das sind so Gedanken von so Spinnern und Idealisten. Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube sogar, es ist das bessere Business. Mhm. Es ist langfristig das bessere Business. Es ist auch das anständigere, also im bayerischen Sinne anständigere Business. Ja, man kann stolz darauf sein, es taugt was. Und ich glaube auch, das ist das auf Dauer das rentablere Business. Also auch wenn man es unter Business-Gesichtspunkten anguckt, ist es wahrscheinlich besser. Also ich habe eine ganz verrückte Idee mal, ich meine nicht selber gehabt, aber mit ausgeführt. Und zwar, wie ich Student war, Sie wissen, man braucht immer ein kleines Zubrot für sein Studium. Da hat ein sehr spitzfindiger Münchner sich ausgedacht, wir machen Radlreisen, also Fahrradreisen, in ganz hochstehende kulturelle Gebiete. Und er hat sich die Loire ausgesucht. Und man ist geradelt, also wirklich hart, jeden Tag 40 bis 50 Kilometer, hat Schlösser besucht. Und hinterher ist ein kleiner LKW gefahren mit dem ganzen Gepäck. Aber man hat immer in den besten Hotels übernachtet, mit Smoking Abend gegessen. Und zwar die gute Küche, die französische, kennengelernt. Und jeder hat uns gesagt, ihr spinnt ja total, da wird doch keiner mitmachen. Smoking, okay, oder Radeln, aber das Gemisch. Und Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Erfolg war. Das waren dann immer so Gruppen von 20, 25 Leuten. Am ersten Tag haben sie alle geflucht, weil es so heiß war und weil sie so geschwitzt haben und so. Und am Schluss der 7 Tage, man ist immer von Orléans nach Angers und von Angers nach Orléans oder umgekehrt geografisch. Ja? Und das war ein Riesenerfolg, da sind Freundschaften entstanden, die Leute waren glücklich und wollten dann weitere Reisen buchen. Also ich glaube, wenn man den Leuten einfach zeigt, Kultur und vielleicht auch ein bisschen Muskelkraft und sich anstrengen und schwitzen und auch ein bisschen Geld und man kann ein unvergessliches Erlebnis haben, das wird funktionieren. Es gibt so viele Menschen, die klagen über die Form des Tourismus, die man vorfindet, aber es gibt ganz wenig, die sagen, dem setzen wir jetzt mal was entgegen, jetzt probieren wir mal was aus und ich bin sicher, es gelingt. Ja, ich bin auch sicher, ja. So, let's start it. Let's start it. Das war ein gutes Schlusswort. Okay. Von Sven Sachsen, ganz herzlichen Dank. Großartig. Danke Ihnen. Und sensitiv kultureller Tourismus wird jetzt gestartet. Gut, wunderbar. Auf das. Bis dann wieder. Sie sind noch einen Moment.